Österreich 1. Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Philipp Scheiner. Herzlich willkommen. Raub ist wohl eines der ältesten Delikte in der Menschenwelt. Man hat sich wahrscheinlich schon in sehr frühen Gesellschaften eingehend mit Räubern beschäftigt. Und selbst in Österreich ist der Raub das häufigste Verbrechen. Bei Raubüberfällen geht es meistens darum, möglichst viele und wertvolle Gegenstände zu erbeuten. Sei es bei Banküberfällen Bargeld oder bei solchen in Juweliergeschäften hochpreisige Schmuckstücke. Die Beweggründe vieler Räuber sind meist klar. Sie wollen etwas, das für sie wertvoll ist, in ihren Besitz bringen. Manchmal sind es spontane Aktionen, oftmals lange geplante Überfälle, bei denen im Vorhinein Überwachungskameras gezählt, der Fluchtwagen bereitgestellt oder für die selbstgebaute Sprengsätze eingesetzt werden. Nicht immer ist es aber die Beute, die die Täterinnen oder Täter motiviert. Manchmal ist es einfach der Reiz, ob der Raub gelingt oder nicht. So behauptet es zumindest der österreichische Edelgauner Karl-Heinz Heiberger von sich selbst. Er beging jahrelang Raubüberfälle, saß mehrfach im Gefängnis und ließ sich auf freiem Fuß immer wieder dazu hinreißen, neue Verbrechen zu begehen. Seine Motivation, wie er selbst sagt, war meistens eben nicht das Geld oder der Schmuck, sondern allein der Reiz, ein neues Geschäft zu überfallen und herauszufinden, ob ihm der Einbruch gelingt. Diese Unternehmungen waren nicht immer von Erfolg gekrönt. Mit 52 Jahren wurde Heiberger aufgrund eines Gehirntumors frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Man gab ihm nicht mehr als ein Jahr verbleibende Lebenszeit. Es kam ihm die Idee, dass seine kuriose Lebensgeschichte, die glatt aus einem Actionfilm stammen könnte, aufgeschrieben wird. Er stieß zufällig auf den Autor Christian Winkler, der einwilligte. Es wurden mehrere Interviews geführt und hunderte Seiten Text verfasst. Entstanden ist ein Monolog voller Komik und Tragik, der zu einem Hörspiel verarbeitet wurde und in der folgenden Radiostunde von Wolfram Berger interpretiert wird. Wolfram Berger ist Hörerinnen und Hörern dieses Senders wohl kein Unbekannter. Er ist als Sprecher in verschiedensten Ö1-Sendungen zu hören, nicht zuletzt auch als Darsteller im Ö1-Hörspiel und hier nicht selten im Solo. Heute zwar nicht in allen Rollen, denn es gibt nur eine, die aber hat an persönlichem Schillern hinreichend aufzubieten, um Herrn Berger erneut höchste Darstellungskunst zu entlocken. Das liegt unter anderem gewiss auch an dem entspannten Aufnahmesetting. In einer privaten Wohnküche, wessen auch immer sie sei, das verraten wir hier nicht, und im selben Raume befand sich noch der Gitarrist Karl Ritter, der in der Regie von Peter Kaitzer improvisierend mitzuerzählen hatte, wovon der Edelgauner Heiberger da berichtet. Räuberzelle von Christian Winkler. Ich bin der Karl. Ja, mit 14 hat es angefangen und jetzt bin ich 51 und habe knapp 30 Jahre Haft hinter mir. Das erste Mal habe ich 7 Jahre bekommen. Da war ich 14. Mit 21 bin ich heimgegangen, keinen Tag erlassen. Mit 14 habe ich 27 Autos gestohlen gehabt, also zu dritt. Wir haben sie verkauft an die Russen. Pro Auto haben wir 10.000 damals gekriegt. Schilling, ne? In Dollar. Viel Geld damals, ne? Also damals für uns. Wir haben einen guten Bekannten gekannt und der hat uns weitervermittelt an einen Russen. Und der ist dann zur Grenze gekommen, Slowakei. Und da hat es einen guten Zöllner gegeben, der hat mitgespielt, das ist eh klar. Ne? Na gut, und dafür bin ich dann nach Gerersdorf gekommen. Das war so eine Jugendstrafanstalt damals. Ne? Die haben da gerade neu aufgemacht. Und da war ich genau 2 Tage und dann haben sie mich abgeschoben nach Garsten zu den Erwachsenen, weil ich einen Ausbruchsversuch gehabt habe. Ja, dann bin ich zu den Erwachsenen gekommen, als 14-Jähriger. Im Häfen hast du ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder du kommst durch, du passt dich an, oder du gehst unter. Und wenn du untergehst, bist du auf Deutsch gesagt zerbrochen, wenn du heimgehst. Ich habe vielleicht das Pech gehabt, dass mich meine erste Strafe nicht gebrochen hat. Denn wenn sie mich gebrochen hätte, wäre ich nicht so oft in Haft gewesen. Ich bin zwar oft auf die Goschen gefallen, auf der Schnauze, aber immer wieder aufgestanden. Ich habe sie immer genau wissen wollen. Und wenn es schwarz war, hat es bei mir weiß sein müssen. Und ich habe so lange gemacht, bis es weiß war. Aber eben viele Versuche und viele Strafen. Ich bin eben ein Gewohnheitsverbrecher. Die Richter haben immer schon gewusst, dass ich nicht arbeiten gehe, dass ich nur vom Städeln lebe und dass nur so lange Ruhe herrscht, wenn ich in Häfen bin, also in Haft bin. Und sobald ich entlassen bin, geht es gleich wieder los. Das stimmt ja. Immer wenn ich rausgekommen bin, also herausgekommen bin und die Chance war da, habe ich gleich 5 Minuten später wieder irgendwo eingebrochen. War ein reiner Zufall, dass sie auf den Krebs gekommen sind. Ich habe im Knast Fußball gespielt und da bin ich mit meinem Schädel in die Torlatte gekracht und im Rettungswagen wieder munter geworden. Die haben mich untersucht und 3 Stunden später kommt der Arzt zu mir und sagt, ich kann Ihnen jetzt ein Märchen erzählen oder die Wahrheit. Ich wollte kein Märchen hören und daraufhin sagte er, dass ich Krebs habe, einen Gehirntumor, und dass es keine Chance gibt, ihn operativ zu entfernen. Wenn ich dieses Fußballspiel nicht gemacht hätte, würde ich vielleicht heute noch herumlaufen und nicht wissen, dass ich einen Krebs habe. Wenn man auf Tour ist, dann muss man automatisch immer anders ausschauen. Es kann ja passieren, dass du 3-mal in der Woche einen anderen Haarschnitt hast. Musst du ja. Schau, jetzt sieht dich jemand. Wie kannst du dich am besten verändern? Die Haare ist am einfachsten. Ne? Ich habe sogar schon weiße Haare gehabt, schneeweiß, wie der Roberto Baggio, der Fußballer. Ich bin einmal ein halbes Jahr lang mit einem Irokesen herumgerannt. Die Haare verändern ist das Wichtigste. Ich habe eines beobachtet. Wenn du heute irgendwo von normalen Bürgern gesehen wirst, das Erste, was die sich merken, sind deine Haare. Die Haare, die kann immer jeder richtig beschreiben. Das Gesicht vergessen ist zu 99%. Aber die Haare. Für so blöde Haare bin ich schon verhaftet worden. Da haben sie mich bei einer normalen Kontrolle aus dem Auto geholt und der Bulle hat mir später noch gesagt, nur wegen der Haare. Das war am Chiemsee irgendwo drum, nicht irgendwo. Nur wegen der Haare. Die blöden Haare, Haare. Vor allem auch wegen der DNA, das ist saugefährlich. Deswegen musst du ja gleich nach dem Einbruch die Sachen, die du angehabt hast, vernichten. Keine DNA. Das ist am sichersten. Weißt du was? Ich muss einmal Licht machen, ein bisschen sehen müssen. Weißt du, da gibt es verschiedene Tricks, um einen Tresor direkt an Ort und Stelle aufzumachen. Ich habe das einmal ausprobiert, weil ich mir gedacht, Es muss ja irgendein Mittel geben, damit diese scheiß Flex nicht so laut ist. In der Nacht. Ne? Weil, wenn ich in irgendeinem Büro bin und ich bin so gierig, dass ich das ganz schnell haben will, mache ich den Tresor natürlich gleich dort auf. Also habe ich mir eine Zeltplane besorgt. So eine, die bei diesen Campingzelten dabei ist. Und dann hat man in der Nacht können unter der Zeltplane arbeiten. Das funktioniert wunderbar. Erstens sieht man die Funken von der Flex nicht so leicht und zweitens hört man es nicht von draußen. Und drittens ist das Risiko nicht so hoch, dass das ganze Büro abbrennt. Die Zeltplane muss nur nass sein, das ist das Wichtigste. Beim Tresor ist die Schwachstelle immer auf der Rückseite. Nur wenn sie halt nach 1995 oder so gebaut worden sind, dann kannst du es vergessen. Ne? Die sind zu kompliziert. Da musst du dann schon was vom Schweißen verstehen. Das sind dann keine Kavaliersdelikte mehr. Tresor aufschweißen. Ne? Das gehört eher zu den Fernsehen. Entschuldige. Ja, hallo? Ja, sag. Ach so. Aber weiß ja nicht wieder. Du, ich bin gerade. Ich erzähl gerade mein Leben. Ja, nein, ich ruf dich später dann an. Hä? Nein, ich ruf schon an, das kann ich schon nachher. Ja. Also, servus, ja, servus, danke. Frau Annehmer. Na ja, geht schon los, weißt du? Ja, komm, ruf deine an. Geht die Husterei schon wieder los. So, wir haben da gerade geredet von den Tresore aufschweißen, weißt du? Es ist so, also im wirklichen Leben, ne? Im wirklichen Leben geht es nicht. Und ich hab noch keinen getroffen, der einen Tresor über das Kombinationsschloss knackt. Also, so aus dem Gefühl heraus, das ist ja unmöglich. Ne? Oder Fensterscheiben mit einem Glasschneider aufmachen. Mit einem Glasschneider die Fensterscheiben aufmachen, das sind so Sachen, die hat man vor 30 Jahren gemacht. Das sieht man vielleicht heute noch in einem Film. James Bond, nicht? Also sowas, das kann ich mir gar nicht anschauen. Da muss ich mir lachen, wenn ich das sehe. Das gibt's ja nicht. Das muss man mal wer zeigen. Wie man mit einem Kopfhörer einen Tresor aufmacht. Das ist ein Blödsinn. Ich muss den kennenlernen, bei dem ich einbreche. Weil nur so kenne ich seine Schwachstellen. Und von den normalen Bürgern ist ja jeder so intelligent, sage ich immer, dass er im Lokal sitzt und damit angibt, dass er Briefmarken sammelt, oder Münzen und so weiter. Und ich bin dann auch ganz, ich sage ihm, dass ich auch Münzen sammle und ob wir nicht einmal tauschen könnten, in einen Tauschhandel kommen könnten, so spaßeshalber, aus Garde. Wenn es sein muss, gebe ich ihm meine Münzen noch ganz billig. Ich will ja nur seine Münzensammlung sehen, um das geht es. Ne? Und die ganz Intelligenten, die laden dich ja zu sich nach Hause ein. Und wenn der mir einmal seine Münzsammlung zeigt, dann war es das letzte Mal, dass er sie gesehen hat. Der muss für seine Blödheit bestraft werden. Das ist ganz normal. Weil als normaldenkender Mensch muss ich ja völlig deppert sein, wenn ich so wen wie mich zu mir einlade. Ich bin auch immer gerne in Lokale gegangen, wo es sowas wie einen Stammtisch gibt. Dort kannst du ohne weiteres 2-3 Runden spendieren und die Leute erzählen dir alles. Was für Autos sie fahren, ihre Hobbys Und was es bei Ihnen zu Hause zum Holen gibt. Dann brauche ich nur noch Ihre Autonummer. Und innerhalb von 2 Tagen weiß ich alles. Daten, Adresse, Arbeitsplatz, verheiratet oder nicht und so weiter. Anruf bei einem Freund bei der Polizei genügt. Hör zu, ich brauche die und die Nummer. Geh bitte, schau kurz für mich nach. Der kriegt von mir ein bisschen Taschengeld extra und passt schon. Schon habe ich, was ich brauche. Das sind Kripo-Beamte. Ne? Die haben damals angeblich vielleicht 20.000 verdient. Schilling. Fahren aber einen schweren BMW, haben ein Häuschen und so weiter. Ja, bitte, was glaubst du, wie hat sich der das als kleiner Beamter leisten können? Erklär mir das. Das ist eine ehrliche Frage. Bei meinen eigenen Nachbarn zum Beispiel habe ich nie eingebrochen. Prinzipiell nicht. Dort, wo ich wohne, das interessiert mich nicht. Dort will ich meine Ruhe haben. Und wenn mich einer von den Nachbarn gefragt hat, habe ich immer gesagt, ich bin Vertreter. Für Beate Use. Weil wenn ich sage, für Fenster, dann fängt der vielleicht mit mir zum Diskutieren an und versteht dann vielleicht sogar noch was davon. Ne? Wenn man aber in unserer Scheinwelt Beate Use sagt, da will keiner so richtig zugeben, dass er was davon versteht. Und ich habe ja wirklich einmal eine Zeit lang bei Beate Use gearbeitet. Als Vertreter. 6 Artikel und das Hus und so Zeug. Für Hausfrauen. Weißt du eigentlich, wie viele Frauen heutzutage schon einen Vibrator zu Hause haben? Ich habe bei denen an der Tür geklingelt. Habe ihnen meinen Koffer gezeigt und dann haben sie können probieren. Aber das geht halt nur, wenn man jung ist. Ne? 26, 27. Recht viel älter darfst gar nicht sein. Denn du wirst ja auch zugleich quasi selber mitverkauft. Ne? Die Frauen, die dich hineinlassen, sehen ja als erstes dich als Mann. Ne? Und dann erst den Artikel. Und durch den Job habe ich eben einen Beate-Use-Ausweis gehabt. Und so ein Ausweis macht dir viele Türen auf, wo du normalerweise nicht hineinkommst. Man sieht damit viel. Und 1-2 Monate später kannst du das dann noch einmal genauer anschauen, wenn du in die Gegend kommst. Im Knast musst du dich bemühen, so viel wie möglich zu lernen. In Sachen einbrechen. Auf diese Art und Weise kannst du dich rächen, wenn du mal heimgehst. Die haben mir mit 14 die nächsten 7 Jahre meines Lebens genommen. Jetzt nehme ich denen entsprechend viel Geld. Für den einen Tag lebe ich im Knast. Du musst ein Ziel vor dir haben. Wenn du kein Ziel hast, dann packst du es nicht. Meine Meinung ist, zumindest habe ich es so gesehen, von 10, die das Risiko eingegangen sind, mit einer Frau zusammen sein, mit Kindern und allem, ist es bei 9 schiefgegangen. Weil ein Vorbestrafter, wenn der eine bestimmte Zeit im Häfen war, der kann nie wieder so werden wie ein normaler Mensch, das geht nicht. Du hast Eigenarten, die ein normaler nicht hat. Das sind Kleinigkeiten. Das Fernsehprogramm oder eigene Musikrichtung. Du kommst draußen einfach nicht mehr zusammen, ne? Also nicht mehr zurecht. Dir fehlen ja 7 Jahre. Und die kannst du nirgends mehr nachholen. Du kommst da raus, kannst aber nicht so weiterleben wie vorher. Du bist stehen geblieben. Die Zeit aber nicht. Stell dir vor, es legt dir wer ein Handy hin und du bist der Einzige, der nicht weiß, wie es funktioniert. Jedes Kind kann das. Ich mache heute Fenster oder Türen auf, ohne dass ich sie beschädige. Ich mache ein Auto schneller auf als du mit dem Schlüssel. Ich schließe es schneller kurz, als was du zum Starten brauchst. Und solche Sachen lernt man eben im Heim. Weil jeder weiß ein bisschen was von seinem Bruder oder von seinem Schwager und so geht es weiter. Und mit 8, 9 Jahren wird es wirklich interessant, wenn man richtig damit anfängt. Eine kleine Würstelbude, ein Vorraum, verschiedene Schlösser, da lernt man Nummernschlösser. Zum Beispiel schmeiß sie gleich weg, wenn du eins hast. Ich habe Leute gekannt, die machen dir das schneller auf als du, der was die Nummer weiß. Und der macht es nicht kaputt, komischerweise. Das ist für den ein Hobby. Und das ist dann sehr gefährlich. Da wird man nämlich schnell süchtig. Schau bei mir. Ich gebe es ja ehrlich zu. Jeder Psychiater würde mich sofort einweisen, wenn ich das ehrlich zugeben würde. Ich bin zu 90% nicht stehlen gegangen, einbrechen, auf Deutsch gesagt, um Geld zu erwischen. Nein, ums Feeling ist mir gegangen, um den Reiz. Komme ich da hinein, komme ich nicht hinein. Das war für mich das Wichtigste vom Ganzen. Der schönste Raub, den ich gemacht habe, war der Möbelliner. Das waren 460.000 Euro in bar. Da waren wir sogar in Aktenzeichen XY, weil sie uns gesucht haben. Da haben sie geschrieben Ostblockländer und alles Mögliche, aber das war alles ein Blödsinn. 15 Minuten hätte das Ganze gedauert. Ich habe 2/3 meines Lebens nur im Bau verbracht. Ich stehe zu dem, was ich gemacht habe. Und dafür habe ich gelebt, wie ich wollen habe. Und in der Haft, da hat mir auch keiner geholfen. Ne? Das habe ich alles alleine machen müssen. Ich bin einfach froh, dass ich das alles geistig halbwegs überstanden habe. Die meisten gehen ja da drinnen zugrunde, geistig. Es gibt nicht viele, die das überstehen. Und 30, ich muss mal nachrechnen, aber ich glaube, es waren sogar 32 Jahre. Es war auf jeden Fall sehr wenig Freiheit. Die längste Zeit, was ich überhaupt je draußen war, das war das eigentliche jetzt gerade. Ne? 4,5 Jahre. Das zweitlängste war quasi 5, 6 Monate. Normalerweise immer nur 1, 2 Monate. Das geht nicht anders. Es klingt primitiv, aber der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier. Da kannst du dich furchtbar schnell ans Gefängnis gewöhnen. Wenn du dich mal so daran gewöhnst, dass es für dich nicht mehr abschreckend ist, sondern ein Zufluchtsort, dann nimmst du das ganz normal in Kauf. Schau, du hast Familie, du hast eine Frau, du hast Kinder. Das habe ich alles nicht. Ich gehe raus, ich kann links gehen, rechts gehen. Für mich bleibt es gleich, wo ich hingehe. Im Endeffekt gehe ich wieder hinein. Mich hat einmal in meinem Leben ein Komplize verwamst. Weißt du, was das heißt? Verwamst. Aber kannst du dir das vorstellen? Und den habe ich dafür dann bestraft. Das hat mir dann zwar 4 Jahre gekostet, aber das war es mir wert. Jeden einzelnen Tag war mir das wert. Der hat mich bei der Polizei angewamst, dass ich den und den Einbruch mit ihm gemacht habe. Verstehst du, die wären nie auf mich gekommen, nie. Und der hat ein Lebensgeständnis gemacht und hat dabei meinen Namen gesagt. Und wenn es auch 10 Jahre dauert, ich heule dein Leben zusammen, habe ich ihm gesagt bei der Verhandlung. 12 Jahre habe ich warten müssen. Heute sitzt er im Rollstuhl, tut nichts mehr. Der wird meinen Namen in seinem Leben nie wieder vergessen. Du suchst dir einen schönen großen Ameisenhaufen. So einen richtig großen. Ne? Den grabst du um und dort setzt du ihn hinein. Augen verbinden, Mund verbinden, Nase ein bisschen offen lassen, damit er nicht stirbt. Weil sterben darf er nicht, ne? Weil das ist ja Blödsinn. Weil dann bekommst du so eine Haft, naja, Gott zum Große. Und in diesem Ameisenhaufen lasse ich ihn dann 6 Stunden drin sitzen. Die reichen. Da schaue ich zu. Das ist ein Genuss. Ja, das ist ein Genuss. Das ist unbeschreiblich, glaub mir das. Auf so eine Idee kommt man, wenn man 4 Jahre Schmalz macht. Für nix. Und das mit dem Ameisenhaufen mache ich allein. Da will ich keinen zweiten dabei haben. Dann gibt's nämlich nur meine Aussage und seine. Und wenn 2 Rottweiler neben dir stehen, dann gehst du zusammen wie eine Maus. Du weißt ja nicht, wie diese Hunde abgerichtet sind. Und bei einem Rottweiler hat sich's einfach erledigt. Der eine hat 76 Kilo gehabt und der andere 72. Da rührst du dich nicht. Garantiert nicht. Sicher. Für das habe ich 4 Jahre bekommen. Ne? Das habe ich angenommen und gesagt, das gehört mir, das ist gerecht, das ziehe ich mir jetzt rein. Der ist ja daran psychisch zugrunde gegangen. Hass kann furchtbar sein, glaub mir das. Wenn ich heute wegen meinem eigenen Fehler verhaftet werde, sehe ich das alles ein. Aber ich sehe es nicht ein, wenn mich mein Kumpel, mit dem ich den Einbruch mache, wenn mich der dann bei der Polizei anwamst, das sehe ich nicht ein. Da gibt's keine Entschuldigung, das ist ein Ehrenkodex. Wamser werden nicht geduldet. Wenn so einer irgendwo in ein Gefängnis kommt und das Gerücht kommt auf, dass der wen angewamst hat, dann kann es ihm passieren, dass er vom 3. oder 4. Stock auf einmal übers Geländer in den Hof fällt. Das ist dann sein Pech. Das Pech für ihn. Ja, da hatte er Pech. Muss man sich nämlich vorher überlegen. Der hat das ja gewusst. Der hat ja schon 10 Jahre Haft hinter sich gehabt. Der hat ja gewusst, wie das läuft. Wenn er dann immer noch so einen Blödsinn macht, dann gehört ihm etwas getan. Weil das ist eine eigene Welt. Weil wir führen da ein eigenes Leben. Ein Leben außerhalb des Gesetzes. Das vergessen die meisten. Ich bin zum Beispiel bei meiner 2. Verhandlung zum Richter nach vorne gegangen und habe ihm gesagt, er soll mir mein Urteil einfach in meine Zelle hinüberschicken. Ich scheiß drauf. Die Strafe steht sowieso schon fest. Also, sie sollen es mir hinüberschicken und tschüss. Der Richter hat gemeint, ich solle mich hinsetzen, sonst bekomme ich eine Ordnungsstrafe. Ich habe daraufhin gemeint, die soll er mir ruhig geben, weil ob das jetzt 7 Jahre sind, wo sich sitzt, oder 8, das ist mir dann auch schon egal. Und außerdem, ich komme irgendwann wieder heraus. Und der Herr Richter soll nicht vergessen, dass ich einmal bei ihm vorbeikommen könnte. Und einmal, da habe ich eine richterliche Verordnung von der Staatsanwaltschaft bekommen, dass ich das Bundesland, in dem der Richter wohnt, 2 Jahre lang nicht betreten darf. Er hat ja nur deswegen Angst gehabt, weil ich ihm jedes Jahr zu Weihnachten eine Karte aus dem Knast geschickt habe. Ich habe ihm nur geschrieben, wie lange ich noch in der Haft bin und liebe Grüße an seine Frau. Es war ja nicht wirklich eine Drohung, aber für mich war das ein Genuss. Weil der alle Weihnachten, an jedem Weihnachtsfest, an mich denken hat müssen. Vielleicht hat er ja auch Angst gehabt, dass ich ein Psychopath bin. Hätte ja sein können, ne? Aber das wäre mir nie eingefallen. Zu ihm fahren, das hätte mich gar nicht interessiert, ne? Schade ums Geld. Aber der Genuss, wenn er die Karten in der Hand hat und darauf meinen Namen liest und sich erinnert und weiß, wann ich entlassen werde. Naja, im Endeffekt bist du ja sowieso immer der Blöde. Einer meiner Vorfahren war Adalbert Stifter. Kein Scherz. Die Mutter von meiner Großmutter war die Schwester von Adalbert Stifter. Und ihr Geburtshaus ist das Geburtshaus von Adalbert Stifter. Das ist heute noch ein kleines Museum. Meine Eltern haben eine große Landwirtschaft gehabt. Ich habe das erst im Nachhinein erfahren. Ich war damals noch ganz klein. Also die haben 40 Stiere, 80 Kühe und mein Vater hat dann irgendwann einmal alles verkauft und in der Stadt ein Haus gekauft. Und das hat er vermietet. Und ein Gasthaus war auch dabei. Er war also nicht dumm, aber er war ein Psychopath. Das kann man nicht abstreiten, weil wenn er sogar seine eigenen Kinder... Das habe ich erst später erfahren, dass er meine Stiefschwester Dings, ne? Und so, also angefasst hat. Und alles, ne? So habe ich erst alles im Nachhinein erfahren. Meine Stiefschwester habe ich dann irgendwann in München einmal getroffen, die ist mir zufällig über den Weg gelaufen. Wir haben da zufällig in derselben Firma gearbeitet. Die hat mir das alles erzählt, dass ich insgesamt, also im Ganzen, 13 Geschwister habe. Von denen kenne ich vielleicht 3 oder 4 oder nur 2 davon sind von einem anderen Vater. Aber ich war das letzte Kind von meiner Mutter. Und meine Mutter ist 2 Wochen nach meiner Geburt gestorben. Und dann hat mich mein Vater sofort zu meinen Großeltern gegeben und erst nach 7 Jahren wieder zu sich geholt. Und auch nur deswegen, weil ich Angst gehabt habe, ich würde der Haupterbe von meinen Großeltern werden. Ich war ja auch gern bei ihnen. Deswegen hat er geschaut, dass ich möglichst wieder von ihnen wegkomme. Und wie er mich dann geholt hat bei ihm daheim, war ja jeder ein Fremder für mich. Und ich habe keinen gekannt. Wie soll man sich da so einfach anpassen, ne? Du hast gleich schnell einmal Krach mit der Stiefmutter und so. Und dann, nach 2 Wochen war ich schon im Heim. Und das war das letzte Mal, dass ich meinen Vater gesehen habe. Nein, einmal habe ich ihn noch gesehen, wo er gestorben ist. Und am Sterbebett habe ich ihm meine Meinung gesagt. Das gebe ich zu. Da habe ich ihm reinen Wein eingeschenkt über alles, was ich bis dahin gemacht habe. alle meine Einbrüche. Aber für ihn war das eine Genugtuung. Er ist 1987 gestorben. Ich war knapp 30. Sogar im Sterbebett keine Form der Reue. Der hat Reue nicht gekannt. Der war Sturmbahnführer bei der Waffen-SS. Den hat man sogar im Sterbebett noch per Sie anreden müssen. Und ich war eben der Einzige, der aus der Reihe getanzt ist. Ich bin mir heute noch nicht ganz sicher, ob er wirklich mein Vater war. Von den Geschwistern, die ich kennengelernt habe, haben alle eine andere Blutgruppe als ich. Und ich habe die seltenste Blutgruppe, die es gibt. Und die hat keiner von denen. Damit fängt sie schon an. Ne? Und dann hat keiner von meinen Geschwistern dieselben Erbkrankheiten. Ich habe zum Beispiel nur eine Niere. Das hat auch sonst keiner von denen. Er kann nicht mein Vater sein. Ich will das auch nicht. Wenn er mein Vater wäre, dann müsste er irgendwas von ihm in mir drin sein. Aber da ist nichts. Na, Birli? Nicht schauen. Weißt du, was ich mir am weitesten zurückerinnern kann? Da war ich 4 Jahre alt und da war ich schon auf meinen eigenen Füßen. Mit 4 Jahren? Naja, bei mir hat das alles früh angefangen. Mit 4 Jahren? Naja. Mit 4 bin ich vom Heim abgehauen. War ich 2 Wochen lang unterwegs. Ne? Echt? Mit 4 Jahren? Ja. Von was hast du da gelebt? Wann? Obst und Gemüse. Weißt du, wo ich klein war, da bin ich auf der Tour, auf der Flucht, war ich dann bei einer Familie, da bin ich am Weihnachtsabend einbrochen, weil da war alles finster, nichts rausgenommen, ne? Eingebrochen, bin dort eingeschlafen und dann geht plötzlich die Türe auf, kommt die ganze Familie rein, waren sie bei der Mitternachtsmette. Aber die haben keine Polizei gerufen. Nein, die haben mich aufgenommen in die Familie. Ne? Ja? Na, da war ich schon älter, warte. Na, da war ich. Weiß ich nicht mehr. Entweder man hat es im Blut oder man hat es nicht. Wenn man es hat, ist es wie eine Krankheit. Das ist ganz gefährlich. Das ist wirklich gefährlich, weißt du? Wenn man gut leben will, dann muss man auch das Risiko eingehen, dass es irgendwann schief geht. Und das ist das Problem. Viele Menschen regen sich ja auf, wenn sie für das bestraft werden, was sie gemacht haben. Ja, um Gottes Willen, das geht doch nicht. Da kann ich mich was aufregen. Das geht doch nicht. Entweder ich bin ein Gauner oder ich bin kein Gauner. Wenn ich ein Gauner bin, dann muss ich damit rechnen, dass es schief geht und dass ich jederzeit in Haft gehen kann. Und wenn wir zwar heute was drehen und sie erwischen dich, dann muss ich das alleine gemacht haben. Und für die Aussage dass ich das alleine gemacht habe, kriege ich schon noch 2-3 Jahre extra. Die wissen ja, dass ich einen Komplizen gehabt habe und die wissen auch, dass du das warst. Aber sie können es nicht beweisen, sie können es nur dann beweisen, wenn ich das aussage. Das kann man nicht. Das kann man nicht machen. Man kann nicht jemanden verraten. Da riskiere ich lieber 2 Jahre länger, bevor ich dich verrate. Das muss ich in Kauf nehmen. Aber dafür habe ich die Garantie, dass wenn ich nach Hause gehe, ich kann dich anrufen und du wirst immer für mich da sein. Das sind dann die Vorteile daran. Das vergisst keiner. Gewalt ist bei mir eine Hemmschwelle. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie auf eine Frau eingeschlagen. Das würde mir selbst, glaube ich, mehr wehtun als ihr. Kinder haben bei mir sowieso Narrenfreiheit. Und Tiere sowieso. Und sonst mit Menschen, das ist mir vielleicht 2 oder 3 Mal passiert, aber da habe ich auch wieder eingesteckt. Denn im Endeffekt bist du ein Trottel, wenn du sowas anfängst. Wenn es gut geht, dann hast du einen gewissen Ruf. Im Gefängnis zum Beispiel nennt man mich Haifisch. Den Namen kennt fast jeder. Aber eine Waffe habe ich nie gehabt. Die einzige Waffe, die ich gehabt habe, war immer nur ein Hund. I had a dog and his name was Blue. I had a dog and his name was Blue. Oh, you poor blue dog, you. Und wenn ich mir später mal Hunde aus dem Tierheim geholt habe, habe ich mir immer die hässlichsten ausgesucht, die mit abstehenden Ohren und so. Denn je schlechter ein Hund ausschaut, desto lieber ist er. Und ich habe Hunde gehabt, die haben wirklich furchtbar ausgeschaut. Einmal habe ich einen Gauner in einem Lokal getroffen, der hat einen Rottweiler mitgehabt. Bei dem war die eine Seite total aufgerissen, der hat einen Kampf hinter sich gehabt. 10 Minuten später gehört der Hund mir und ihm gehört mein Auto. Ich bin mit dem Hund dann in Taxi gefahren. Ich habe den unbedingt haben wollen, weil er mir leid getan hat. 3 Monate später war der kein Kampfhund mehr, kein Beißkorb, keine Stachelkette, sondern ein Kuschelhund. Ich habe den umgepolt. Beim Einbrechen habe ich die Hunde immer dabei gehabt. Entweder haben sie im Auto gewartet oder sie sind Schmiere gestanden. Ich habe ja denen so kleine Funkgeräte umgehängt. Wenn jemand in die Nähe gekommen ist, hat es zum Piepsen angefangen. So, so eine Art Bewegungsmelder. Du positionierst die Hunde einfach im Kreis. Und wenn jemand kommt, kriege ich das sofort mit. Es gibt keinen besseren Wachhund. Jetzt spielen wir einer, gell? Ich habe in meinem Leben viel Scheiße gebaut, aber ich habe mein Leben lang noch nie bei wem eingebrochen, der ein normaler Arbeiter war. Das habe ich prinzipiell nicht gemacht. Ich habe keinem Armen je etwas weggenommen. Nur Geschäftsleute, Rechtsanwälte, Ärzte, Firmenbesitzer. Weil die sind ja alle gut versichert. Ne? Jeder Geschäftsmann sagt, wenn er ehrlich ist, danke, wenn ich bei ihm einbreche. Und ich habe nie etwas mit Gewalt zu tun gehabt. Reiner Einbruch. Außer die 4 Jahre, die ich für den Ameisenhaufen gekriegt habe. Aber das war sie mir wert. Und ich täte es heute wieder machen. Ich täte es sicher wieder machen. Ich habe mir immer gedacht, solange ich gesund bin, will ich auch dementsprechend gut leben. Ich bin durch das Tor hinausspaziert und 5 oder 6 Stunden später habe ich mir einen neuen Pajero gekauft, ganz normal, und bezahlt habe ich keinen Cent. Warum? Weil ich gute Freunde habe. Das kann auch einmal ein reicher und bekannter Geschäftsmann sein, der einem das Geld für das Auto gibt, weil der weiß eben auch, dass ich sehr gerne Antiquitäten stehle. Und Antiquitäten sind die Sammelleidenschaft der Reichen. Die Strafe fängt an, wenn man entlassen wird. Weil wenn ich zur Entlassungsstelle gehe oder zu einem Bewährungshelfer, dann heißt es, ja, Sie können dort und dort in einem Wohnheim leben. Und da sage ich komme heraus nach 8 Jahren Haft. Glauben Sie, ich gehe in ein Wohnheim? Da schlafe ich lieber im Freien, aber 100 pro. Ein Wohnheim ist ja im Prinzip das Gleiche wie drinnen. Und da wette ich mein Leben. Wenn ich heute jedem, der nach Hause geht, ein eigenes Zimmer gebe, eine Kochgelegenheit, eine Waschgelegenheit und eine Arbeit, egal was für Arbeit, dann würden 9 von 10 nie wieder in den Knast gehen. Weil andersrum ist ja der von Haus aus schon wieder verurteilt. Sobald die Rücklage weg ist, geht's schon wieder weiter. Weil irgendwann verliert man den Überblick und es interessiert einen nicht mehr. Und da schaut man, dass man die Zeit, die man draußen ist, dass man lebt. Eine Frau kann man so leicht manipulieren. Ich habe nie länger als 2, 3 Monate gebraucht. Dann habe ich eine Frau in- und auswendig gekannt, ihre Schwächen, wo sie nachgibt. Eine 40-Jährige, die war Krankenschwester. Und die Frau habe ich am Schluss so weit gehabt, aber wirklich, das gebe ich heute noch zu. Und das ist, wenn es irgendwas nach meinem Leben gibt, dann muss ich dafür sicher meine Schuld abbüßen. Ganz bestimmt. Die Frau habe ich so beschissen. Schlimmer geht's nicht. Die hat mir in der Haft, bis ich entlassen worden bin, sicher 5.000 Mark geschickt. Kleidung hat sie mir auch geschickt. Ich habe ihre Gutmütigkeit missbraucht, sodass diese Frau sicher nie wieder jemandem geholfen hat. Wenn ich das zitzelweise gemacht hätte, dann okay, aber ich habe ja einfach übertrieben. Und umso öfter man das dann macht, umso gieriger wird man dabei. Man hat kein Gewissen mehr. Das war vielleicht sowas wie ein Selbstschutz. Ich habe das so machen müssen, denn bevor ich mich fressen lasse, fresse ich einen anderen. Und es war auch so wunderbar einfach. Zu einfach. Ich glaube ganz stark daran, dass ich den Krebs als... Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen primitiv. Als letzte Chance bekommen habe, damit ich alles einmal anders versuche. Wie sie mich vor ein paar Jahren durch Amnestie entlassen haben, da war das erste halbe Jahr draußen sehr hart. Da da hat es ein paar Tage gegeben, wo man gedacht hat, bitte, ich wäre jetzt lieber im Gefängnis. Nicht? Dort habe ich wenigstens meine Zelle, mein Essen und meine Ruhe. Und draußen sind einfach zu viele Probleme auf einmal zusammengekommen. Nicht? Lauter Sachen, von denen ich noch nie gehört habe, von denen ich gar nicht gewusst habe, wie es funktionieren. Von der Haft kann ich was erzählen, aber vom Leben nicht. Nicht? Weil da weiß ich nichts. Bei mir hat sich das einfach erledigt gehabt. Ich habe einfach damals einen Punkt erreicht gehabt, wo ich mir gesagt habe, aus, aus, will nicht mehr. Lebe einfach mein Leben, so gut es geht, wenn es geht. Wenn es nicht geht, dann finde ich sicher einen Weg, es schnell zu beenden. Aber da habe ich noch nicht mit dem Krebs gerechnet. Da habe ich auf eine andere Art gerechnet. Dass mir mal beschissen geht, wenn ich älter bin, dass das alles nicht mehr so einfach funktioniert, so, das habe ich gerechnet. Nicht? Eine Überdosis und ich schlafe ein und wache nie mehr auf. Das habe ich auch denen vom Krankenhaus gesagt. Wenn irgendetwas bei meiner Operation schiefläuft, dann schneidet es gleich alle Nerven durch, damit ich es wenigstens nicht mehr mitkriege. Ich wäre auch für die Todesstrafe. Ich bin auch ein Mensch, der Fehler macht. Und wenn ich einmal wirklich durchdrehen sollte, dann wäre ich dafür, dass es schnell geht. Bevor ich da 20 oder 30 Jahre dahin vegetiere, da lasse ich mir lieber die Todesspritze geben. Verstehst? Bevor ich das letzte Mal eingesperrt wurde, wie ich den Achter bekommen habe, also 8 Jahre, da habe ich eine Frau kennengelernt, eine 64-Jährige. Und das gebe ich ehrlich zu, da könnte ich sagen, das war die Liebe meines Lebens. Wir waren gute 2 Jahre zusammen und die hat alles über mich gewusst. Die hat mein ganzes Leben gekannt. Es ist aber wegen ihrer Familie in die Brüche gegangen. Mit dieser Frau hat einfach alles gepasst. Jetzt wird's lachen. Wir sind beide auf Opern abgefahren, auf Klassik, auf alles, eigentlich unglaublich, dass man so jemanden erlebt, das sieht man sehr selten. Nur bei mir war es einfach schon zu spät. So wen müsste man früher kennenlernen. Nur halt. Früher, da habe ich mein Leben auch nicht so gelebt wie zu dieser Zeit. Vorher bin ich auf Punkrock abgefahren und mit ihr habe ich stundenlang Pavarotti gehört. Von Bocelli habe ich fast alles. Also, was ich unbedingt noch erleben möchte, das ist eine Oper. So etwas will ich mir noch unbedingt geben. Naja, wir werden sehen. Pass auf, wenn ich mein Leben zurückspulen könnte, zu dem Zeitpunkt, wo ich so 13, 14 Jahre alt war, dann würde ich das mit den Autodiebstählen auch noch einmal riskieren. Aber ich würde das Geld zusammenwerfen und mich nach Rumänien absetzen. und ich würde nie wieder zurückkommen. In Rumänien kannst du mit 100.000 Euro ein schönes neues Leben anfangen. Es fragte keiner, wo ich das Geld herhob. Und ich könnte sehr gut leben, sicher. Sogar wenn ich irgendwo einmal ein bisschen arbeiten muss, das wäre mir dann auch egal. Ja, das Einzige, was ich wirklich bereue, ist, dass ich immer alles bei uns ausgegeben habe. Nicht da, wo es so sauteuer ist. Dabei gibt es so viele Länder, wo das Geld einen ganz anderen Wert hätte. Zum Beispiel Rumänien. Ich war ja schon öfter dort. Nicht? Meine Mutter kommt eigentlich von dort, aus einer kleinen Provinz, wo die Wölfe in der Nacht noch bis vor die Haustür kommen. Dort hat es mir wirklich gut gefallen, wirklich. Naja, die Sache hat sich erledigt. Ja, ja. Das wär's gewesen. Vorige Woche, da habe ich einen Bericht über Sibirien gesehen. Im Fernsehen. Der hat mir wirklich gut gefallen. Durchschnittsverdienst 120 Euro im Monat. Sind glücklich. Leben zwar in Blockhütten, aber ich könnte mir so ein Leben sofort vorstellen. Sofort. Da würde ich gar nicht überlegen. Es ist zwar kalt in Sibirien, aber das kann man in Kauf nehmen. Es ist kalt, aber man ist frei. Das ist eine Freiheit. Luxus oder so muss ich nicht haben. Ich brauche kein Fernseher, kein Radio. Nicht. Muss ich nicht haben. Das wäre noch mein einziger Traum. Oben in der Steppe ein Häuschen. Und dann teile ich mir das so ein, dass ich 100 in der Woche verbrauchen darf. Und das reicht. Mit dem komme ich aus. So. Sonst, mein Gott. Sibirien. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Freiheit. Karl-Heinz Heiberger starb am 1. August 2010 an den Folgen seines Gehirntumors. Räuberzelle von Christian Winkler. Mit Wolfram Berger. Mann an der Gitarre, Karl Ritter. Tongestaltung, Peter Kaitzer und Georg Mittermeier. Regie, Peter Kaitzer. Produktion Österreichischer Rundfunk 2012. Peter Kaitzers Regiekünste kommen auch in jenem Hörspiel, das wir Ihnen kommende Woche präsentieren, zur Geltung. Paula, ein Hörspiel von Britta Kettner über den in Vergessenheit geratenen großen Dichter Richard Bär Hoffmann und dessen tragischen Verlust seiner geliebten Paula. Bea Hoffmann wird in dieser Inszenierung übrigens von Karl Markowitsch gespielt. Am kommenden Samstag, den 30. September, im Ö1-Hörspiel um 14 Uhr. Gestaltung dieser Sendung Marvin Forster und Philipp Scheiner.